Why? Warum? Because if we've been taught something in one way our whole life, that's what we believe is the absolute truth. Wir glauben, dass das, was wir unser ganzes Leben lang gelehrt bekommen haben, die absolute Wahrheit ist. Now listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Even though I've said it, I don't know, hundreds of times, I will say it again. Auch wenn ich es schon 100 Mal gesagt habe, sage ich es noch einmal. You are totally free to disagree. Du bist frei, anderer Meinung zu sein. Neither do I dare to say that I have all the truth and all the revelation. Never. Ich wage es nicht zu behaupten, dass ich die ganze Wahrheit und alle Offenbarung habe. Niemals. This is my understanding. Aber das ist mein Verständnis. I believe there are millions of charismatic Christians all over the world. Ich glaube, dass es weltweit Millionen von charismatischen Christen gibt. I don't know the number, maybe a few hundred million. Ich kenne die Zahl nicht, vielleicht sind es ein paar hundert Millionen. Walking around speaking in tongues, believing they're baptized in the Holy Spirit, but they never have been. Die in Zungen sprechen und glauben, dass sie im Heiligen Geist getauft sind, obwohl sie es nie waren. Sad. Traurig. I tell you why. Ich sage dir warum. Because if we truly want to be witnesses in the times ahead, we do need the baptism of the Holy Spirit. Denn wenn wir in den kommenden Zeiten wirklich Zeugen sein wollen, brauchen wir die Taufe mit dem Heiligen Geist. It's a baptism of power. Es ist eine Taufe der Kraft. So inside of us the Holy Spirit is beautiful. He helps us to speak in tongues so we edify ourselves. Der Heilige Geist in uns wirkt. Er hilft uns in Zungen zu reden, damit wir uns selbst erbauen. He leads us, he guides us. Er leitet uns, er führt uns. He teaches us. Er lehrt uns. He brings us into all the truth. Er führt uns in alle Wahrheit. He explains things to us that we can't understand. Erklärt uns Dinge, die wir nicht verstehen können. He brings revelation to us. Er offenbart uns Dinge. Wunderschön. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn in uns. Aber mein Freund, denk mal darüber nach. Der Heilige Geist in mir ist nur zu meinem Vorteil. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist zum Nutzen für die verlorene Welt. Denk darüber nach. So if you're satisfied with the Holy Spirit in us speaking in tongues, in that sense, we could almost say it's a selfish satisfaction. Wenn wir also so mit dem Heiligen Geist in uns und mit dem Sprachenreden zufrieden sind, könnten wir fast sagen, dass es eine egoistische Zufriedenheit ist. So it's all about me. Es dreht sich alles nur um mich. It's wonderful that he edifies me, teaches me, instructs me. It's wonderful. Es ist wunderbar, dass er mich erbaut, lehrt und unterweist. Es ist wunderbar. But remember, life is not about me, it's not about you. Denk daran, das Leben dreht sich nicht um mich, es geht nicht um dich. From him and through him and back to him are all things. Von ihm, durch ihn und zurück zu ihm sind alle Dinge. Most Christians in the years of the pandemic did not have the power to walk through a difficult time. Die meisten Christen hatten in den Jahren der Pandemie keine Kraft, durch die schwierige Zeit zu gehen. Think about this, my friend. Denk darüber nach. So we pray in tongues every day and then you're scared when the government says you can't meet together. How is that the baptism of the Holy Spirit? Wir beten jeden Tag in Sprachen und wenn die Regierung sagt, ihr dürft euch nicht versammeln, haben wir Angst. Wie kann das die Taufe mit dem Heiligen Geist sein? Wir sprechen den ganzen Tag in Sprachen, in den Nachrichten heißt es, die Menschen sterben an Corona und wir haben Angst. Wie kann das die Taufe mit dem Heiligen Geist sein? Wir haben Angst, uns zu positionieren, wenn wir von Menschen, die anders glauben, unter Druck gesetzt werden. Wie kann das die Taufe mit dem Heiligen Geist sein? If we successfully will walk through the last days bringing people to Jesus, we need the baptism of the Holy Spirit. Wenn wir erfolgreich durch die letzten Tage gehen und Menschen zu Jesus führen wollen, brauchen wir die Taufe im Heiligen Geist. So the early disciples, they didn't know any other thing except power is what we're waiting for. Die ersten Jünger haben auf nichts anderes als nur die Kraft gewartet. Ich bin sicher, dass die Sprachenrede für sie eine Überraschung war, denn Jesus hatte das nicht angekündigt. And I even wonder, ich frage mich sogar, ob die Sprachenrede, die sie damals empfingen, nur dazu diente, dass alle Menschen das Evangelium hören konnten. Überleg mal mit mir. In Jerusalem waren damals Menschen aus der ganzen Welt, die verschiedene Sprachen redeten. And Jesus said, und Jesus sagte, You're going to receive the power to be witnesses, and suddenly they were witnessing under the power of the Holy Spirit without knowing. Ihr werdet Kraft empfangen, um Zeugen zu sein, und plötzlich gaben sie Zeugnis mit der Kraft des Heiligen Geistes, ohne es zu wissen. No wonder they stood up and declared the great works of God. Kein Wunder, dass sie aufstanden und die großen Taten Gottes verkündeten. So we have to come to this place of desperation. Wir müssen an den Punkt kommen, that we truly want that experience of power. Dass wir diese Kraft wirklich sehnsüchtig erfahren wollen. I tell you, I hope through this beginning of this video, ich hoffe, dass diese Videoreihe, first 30 minutes we'll be recording, die ersten 30 Minuten, die wir aufgezeichnet haben, ich hoffe, dass es etwas in dir auslöst, das so tief geht, that whatever it takes, you will do. Dass du alles, was nötig ist, tun wirst. Say, oh my God, I've been speaking in tongues, but I don't even witness in power. Something needs to happen. Und sagst, oh mein Gott, ich spreche in Sprachen, aber ich kann kein Zeugnis mit Kraft geben. Es muss etwas geschehen. I don't want to live a powerless Christian life. Ich will kein kraftloses christliches Leben führen. Think. Überlege. Most people who want a powerful Christian life. It's all about themselves. Die meisten Menschen wollen ein kraftvolles christliches Leben. Dabei geht es nur um sie selbst. My victory, mein Sieg, my provision, meine Versorgung, my healing, meine Heilung, my miracle, mein Wunder. Where are the Christians who said, I have to be a witness, and for this I need a supernatural power? Doch wo sind die Christen, die sagen, ich muss ein Zeuge sein und dafür brauche ich die übernatürliche Kraft? The great T.L. Osborne, who I never personally met. Der große T.L. Osborne, den ich nie persönlich getroffen habe. I wish I would have. Ich wünschte, ich hätte es. It's one of the people I would have loved to spend a day with. Er gehörte zu den Menschen, mit denen ich gerne einen Tag verbracht hätte. He's with Jesus. Er ist jedoch bei Jesus. But that incredible man who had a burning to win the lost. Dieser unglaubliche Mann, der feurig war, die verlorenen Menschen zu gewinnen. Such a deep, deep, deep desire. Und solch ein tiefes, tiefes, tiefes Verlangen hatte. He realized that it doesn't matter how hard they work and what methods they use. Dieser Mann erkannte, dass es keine Rolle spielte, wie hart man arbeitet und welche Methode man anwendet. Unless there is supernatural power, signs, wonders and miracles, the great harvest can never be brought in. Ohne übernatürliche Kraft, Zeichen und Wunder kann die große Ernte nicht eingebracht werden. And he began to become so desperate to live a life of fasting and prayer for that purpose. Er fokussierte sich so sehr darauf, dass er aus diesem Grund ein Leben des Fastens und Betens begann. He writes, er schreibt, that when that happened, there was an explosion of conversions. The guy led millions to Christ. Als das geschah, explodierte die Zahl der Bekehrungen. Dieser Mann führte Millionen zu Christus. Listen to this. Hör zu. What would be? Was wäre, if somehow God uses this video, wenn Gott dieses Video irgendwie benutzt? And if he stirs up thousands of Christians in different nations in different languages. Und tausende von Christen in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Sprachen dazu bewegt, to say, I need another experience. Zu sagen, ich brauche eine andere Erfahrung. Not an experience where I speak in tongues to edify myself. Keine Erfahrung, bei der ich in Sprachen rede und mich selbst erbaue. Not an experience where I have power to have my own victory. Keine Erfahrung, wo ich Kraft bekomme, um meinen eigenen Sieg zu erlangen. Not an experience where I can have a more successful Christian life. Keine Erfahrung, die mich zu einem erfolgreicheren christlichen Leben bringt. Ich sage dir, danach sehnt sich Gott. Doch die Frage ist, sehnen wir uns auch danach?